Spannenderweise tauchen Gräber, die eine Frau und ein Kind enthalten, genauso oft auf wie solche, die einen Mann mit einem Kind bergen. Einmal mehr. Geschlechterrollen sind flexibel. In keinem Fall, so Grünberg, gibt es Hinweise, dass Kinder getötet wurden, um den Erwachsenen ins Grab zu folgen. Die wahrscheinlichste, weil schlankeste Erklärung lautet also, dass der Tod der beiden in einem mindestens engen zeitlichen Zusammenhang steht. Dieser doppelte Schicksalsschlag muss ein besonderes Ereignis gewesen sein, das außerordentliche Auswirkungen gezeitigt hat. Bestattungen sind ja nicht der Normalfall. Insbesondere hier in Mitteldeutschland, wo wir nur verschwindend wenige Gräber aus dieser Zeit haben. Es muss also darum gegangen sein, einen sozial akzeptablen Tod zu produzieren. Zu den Aufgaben der Schamanen Sibiriens gehört es, gute Geister zu schaffen. Zum Beispiel dadurch, dass sie in der Anderswelt die Seelen jener miteinander vermählen, die allein oder zu früh gestorben sind. So wird verhindert, dass diese rastlos umherspuken und die Lebenden peinigen. Fassen wir zusammen. Die Gemeinschaft der beiden, die nicht Mutter und Kind sind, über das Leben hinaus. Das Fest, das von so vielen Menschen begangen wurde, der die Toten am Herzen lagen. Alles kündet von einem großen Verlust, der kompensiert werden sollte. Hier wurde ein Ort der Kraft geschaffen, der von Menschen über Jahre hinweg aufgesucht wurde. Das belegen die beiden später deponierten Hirschgeweihmasken. Lägen hier Menschen, die einen schlimmen Tod erlitten, wäre dieser Ort als ein böser Ort gemieden worden. So können wir von einem tragischen, reich betrauerten Ende ausgehen. Aber von einem Ende, das kein schlechtes war, sondern seine Wirkung über den Tod hinaus entfaltete. Höchste Zeit, die Toten selbst zum Sprechen zu bringen.